Ja, wir brauchen fast eine Männerquote, ne? Ja, Markus hat extra nur Frauen eingeladen. Ja, also gut. Er hat gesagt, das ist ein Frauengespräch. Sehr gut. Dann wollen wir keine Sorgen machen. Dann wird viel besser drauf, ja. Dass er heute derjenige ist, der für Kaffee kochen und solche Dinge zuständig ist. Na, wenn man seinen Kaffee testen lässt, der schmeckt. Das hat sich dann zerschlagen. Einfach mal den Rollenwechsel. Genau. Möglicherweise Weise zu machen. Ja, Gott sei Dank ist das ja schon. Die Blitzen so. Nicht überall. Tika Sago. Irgendwas hat dann hier. Ja, bei dem Kuchen geht es alles gut.